Was den Menschen von sich selbst entfremdet, ist also nicht die Marktwirtschaft, sondern der Sozialismus in seinen Facetten. Egal, ob dies in einem sozialistischen Produktionsapparat von Befehl und Gehorsam geschieht oder ob es der Störfaktor des staatlichen Bildungsmonopols in einer angeblichen Marktwirtschaft ist, die sich immer mehr von ihren Wurzeln und Prinzipien entfernt. Der Kern dieser sozialistischen Entfremdung des Menschen von sich selbst ist der Zwang, der in allen Facetten des Lebens ausgeübt wird. Es genügt den sozialistischen Systemen dabei nicht, Befehl und Gehorsam als Steuerungsprinzip des ganzen Lebens durchzusetzen. Seine Opfer werden zugleich angehalten, ihr Einverständnis, ja, ihre Begeisterung für die permanente Vergewaltigung ihrer Existenz vorzuheucheln. Die Schizophrenie zwischen der privaten Innenwelt und der öffentlichen Außenwelt ist das notwendige Resultat. Man kann daher als Fazit ziehen, dass es nicht die Ordnung der Freiheit ist, also die Marktwirtschaft, sondern die Ordnung der Unfreiheit, also der Sozialismus, der den Menschen von sich selbst entfremdet. Legende Nummer 2. Der Mensch ist egoistisch, der Markt und der Kapitalismus fördern das und das Gemeinwohl bleibt auf der Strecke. Was an diesem Satz stimmt, ist, dass der Mensch auch egoistische Elemente in seinem Verhalten hat, die uns evolutionsbiologisch aus gutem Grunde einprogrammiert worden sind. Egoismus bedeutet im Kern zunächst einmal, überleben zu wollen. Der Mensch will sich selbst ernähren und kleiden, bevor er es für andere tut. Er will zuerst seine Familie versorgen, bevor er an Menschen außerhalb seines Clans denkt. Der Grund ist ganz einfach. Wenn er das nicht tut, dann stirbt er aus und hinterlässt keine Nachkommen. Es liegt also in der Natur des Menschen, ein gewisses Maß an Egoismus zu haben. Daran ist nichts Falsches und nichts Verwerfliches. Es ist aber eine unbestreitbare Tatsache, dass jede Gesellschaftsordnung die Natur des Menschen anerkennen muss. Eine Gesellschaftsordnung, die sich den Menschen schnitzen oder ihn umformen möchte, die sich einfach weigert, zur Kenntnis zu nehmen, wie er ist, ist zum Scheitern verurteilt. Der sozialistische neue Mensch, edel, hilfreich und gut, wie ihn die sozialistische Propaganda gerne gemalt hat, existiert nicht. Jedenfalls nicht in der Form, dass er nicht genug Egoismus im Leib hat, um zu überleben. Am Rande lohnt es sich zu erwähnen, dass im Sozialismus nach aller historischen und empirischen Erfahrung nicht diejenigen die Richtung vorgeben, die diesem vermeintlich so edlen, altruistischen Menschenbild entsprechen, sondern die Kriminellen, die Mörder, Diebe, Totschläger, KZ-Wächter, die Verschlagenen, Intriganten, Hinterhältigen und Machtgeilen. Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Beria, der Chef aller stalinistischen Häscher und Mordkommandos, Hitler und Himmler, auch nationale Sozialisten sind Sozialisten, waren nur die bekanntesten einer langen und tiefen Reihe von menschenverachtenden Schlechtern sozialistischer Führungseliten.